Ist wirklich niemand da?« rief laut und heiter der Angekommene, sich an den ersten Besucher wendend, der noch immer an der Klingel riss. »Guten Abend, Koch!« »Nach der Stimme zu urteilen, muss es ein sehr junger Mann sein«, dachte Raskolnikow. »Das weiß der Teufel, ich habe fast das Schloss abgerissen«, antwortete Koch. »Aber woher kennen Sie mich denn?« »Wieso, woher? Vorgestern habe ich doch 3 Partien Billard im Gambrinus gegen Sie gewonnen.« »Aha.« »Also, Sie sind nicht zu Hause. Merkwürdig. Das ist aber dumm. Wo mag die Alte nur hingegangen sein? Ich habe Geschäftliches mit ihr zu erledigen.« »Ich auch, mein Bester.« »Was soll man da tun? Wohl oder übel müssen wir wieder gehen. Zu dumm. Und ich hoffte doch, Geld zu bekommen«, rief der junge Mann aus. »Selbstredend müssen wir gehen. Aber wozu gibt man denn eine Zeit an? Die alte Hexe hat mir selbst die Stunde bestimmt. Für mich bedeutet das doch ein Umweg. Zum Teufel, ich verstehe nicht, wo sie sich herumtreiben kann. Das ganze Jahr sitzt sie im Hause, die Hexe, rührt sie nicht vom Fleck, die Füße tun ihr weh, und nun plötzlich macht sie Ausflüge.« »Sollen wir nicht den Hausmeister fragen?« »Wonach denn?« »Wohin sie gegangen ist und wann sie wiederkommt.« »Zum Teufel, ihn fragen. Ja, aber sie geht doch sonst nie aus.« Und er riss noch einmal an der Türklinke. »Zum Teufel ist es nicht zu wollen. Wir können wieder fortgehen.« »Warten Sie«, rief plötzlich der junge Mann. »Schauen Sie her. Sehen Sie, wie die Türe nachgibt, wenn man daran reißt?« »Nun, und?« »Also ist sie nicht abgeschlossen, sondern nur eingehakt, auf den Haken. Hören Sie, wie der Haken klappert?« »Nun?« »Ja, verstehen Sie denn nicht. Also ist jemand von Ihnen zu Hause. Wenn alle fortgegangen wären, hätten Sie die Türe mit dem Schlüssel abgeschlossen und nicht nur von innen mit dem Haken gesichert. Hören Sie nun, wie der Haken klappert? Um aber von innen die Türe mit dem Haken zu schließen, muss man zu Hause sein. Verstehen Sie? Also sitzen Sie zu Hause und öffnen nicht.« Ja, das ist wahr«, rief Koch erstaunt. »Was ist denn da los?« Und er begann mit Macht an der Tür zu rütteln. »Warten Sie«, rief vom Neuen der junge Mann. »Hören Sie auf. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Sie haben doch geklingelt, an der Türe gerüttelt. Und Sie öffnen nicht. Also liegen Sie entweder in Ohnmacht oder...« »Was?« »Na, was wohl?« »Wir wollen den Hausmeister holen. Mag der Sie aufwecken?« »Gut«,